schon. Der Onkel Golde und sein Mütterlein. Der Onkel Golde, Golde, und die alle waren alle Kinder gern. Onkel Golde, Golde, und die alle sind für Kinder wie zwei gute Sterne. Ja! Sagen, dass die Welt so schön sein kann.